Kraftwerk aus dem Jahr 86, Music Nonstop. Und das war heute Abend auch live zu erleben in Berlin in der Neuen Nationalgalerie. Das war der Anfang einer Serie bei diesem Konzert von insgesamt 8 Konzerten, an denen jeweils eine Platte der legendären Elektroband gespielt wird. Natürlich alle Abende längst ausverkauft, doch unser Kunstkritiker Carsten Probst hatte Glück und war drin. Schönen guten Abend. Hallo. Carsten. Live habe ich gerade das Wort verwendet. Das ist wahrscheinlich gar nicht der richtige Ausdruck für Kraftwerk. Hat sich dennoch so eine Art Gefühl, so ein Live-Gefühl, ein Konzertgefühl eingestellt? Doch, in jedem Fall. Also ich besitze ja nun auch schon einige Schallplatten und CDs von Kraftwerk und es hört sich einfach durch diese wunderbare Anlage, die legendäre Musikanlage von Kraftwerk in großen Räumen einfach nochmal 10-mal besser an, jetzt von der reinen körperlichen Qualität. Das ist immer noch die alte analoge Anlage, oder? Nein, sie haben natürlich inzwischen alles digitalisiert, aber auf der anderen Seite ist natürlich schon der Eindruck dieser lebendigen Menschen von Kraftwerk gegenüber dem Image auch schon ein Kontrast, der zu dieser Gruppe gehört. Also das heißt, Mensch-Maschine ist sozusagen das Label von Kraftwerk und hier sieht man dann wirklich die Menschen auf der Bühne, die sich in diesen komischen Neoprenanzügen stecken und zum Takt wippen und eigentlich sich dann gegenseitig absprechen. Das gehört alles mit dazu und natürlich dann auch immer der jeweilige Ort, also in diesem Fall die Nationalgalerie, die, um es vorwegzunehmen, wirklich ein kongenialer Auftrittsort für diese Gruppe ist. Und dann hatten Sie ja nicht nur 2 Dimensionen, sondern sogar 3 Dimensionen. Sie hatten eine 3D-Brille dabei, wahrscheinlich die meisten Zuschauer. Wurden verteilt, ja. Genau. Was hat das genau gebracht, außer der räumlichen Dimension? Ja, ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte fast gedacht, Sie würden sowas veranstalten wie Laszlo Moholy-Nagy im Bauhaus, so eine riesige Raumbespielung des gesamten Raumes. Aber im letzten Endes war es dann doch ein relativ normales Kraftwerkkonzert. Das heißt, es gab vorne einfach die Bühne und darauf eine große Leinwand mit großen Projektionen, die eben in 3D vorgenommen waren, einfach durch eine 3D-Projektion. Mhm. Das heißt, nicht das ganze Haus wurde damit bespielt, sondern einfach dieses zu den jeweiligen Songs, die jeweiligen Motive, die man eigentlich auch schon von Kraftwerk und von dieser Klingklang-Bilderregie her kennt. Natürlich könnte man sich fragen, Neue Nationalgalerie in Berlin, ja, ist das der richtige Ort? Warum nicht eigentlich? Wenn man genau zurückschaut, ist es ja nicht das erste Museum, in dem, oder die erste große Kunstgalerie, in dem Kraftwerk aufgetreten sind. Im MoMA in New York waren sie ja auch schon an vielen Orten. Also offenbar werden da auch Grenzen zwischen Musik und Kunst längst gar nicht mehr so groß wahrgenommen von Kraftwerk, schon seit langer Zeit. Und Udo Kittelmann haben wir gesprochen, dem Direktor der Berliner Nationalgalerie, auch unter anderem darüber, was Kraftwerk für die Kunst geleistet haben. Also wir haben ja heute eher alles sehr fließend, also die Kunst wendet performative Strukturen an, das Theater, künstlerische Strukturen. Die Musik ist Bestandteil von Kunst, wie die Kunst auch Bestandteil von Musik ist. Und das kommt ja eben zu so einer wunderbaren Deckung bei Kraftwerk. Und die starken visuellen Effekte, die Kraftwerk eingesetzt hat, angefangen durch die Plattencover, die heute alles Ikonen, ja bildhafte Ikonen wirklich sind, bis hin jetzt zu ihren Konzerten mit animierten Videoscreenings und 3D-Animationen und. Es ist ein wunderbares Bildtheater, was Kraftwerk auch schafft, nicht nur Musiktheater. Also als Bildtheater hat Udo Kittelmann das hier betitelt, der Direktor der Neuen Nationalgalerie. Ist Kraftwerk wirklich Teil der Kunstwelt oder machen Sie sich vielleicht auch eher ein bisschen lustig über die Kunstwelt? Also Sie sind in jedem Fall Teil einer Kunstwelt, die sich über die industrialisierte Kultur lustig gemacht hat, also gewissermaßen sie auch ironisiert hat. Düsseldorf, 70er Jahre, das ist eigentlich auch sozusagen schon einen Zusammenfluss von Musik und Aktionskunst im Fluxus. Ich sehe sie als Teil dieser Bewegung letztlich, zumindest wenn man Kraftwerk 1 und Kraftwerk 2, diese ersten beiden legendären Alben nimmt, die noch teilweise mit richtig akustischen Instrumenten bestritten wurden und die heute von Kraftwerk ja gar nicht mehr als reguläres Teil ihres Erbes angesehen werden. Aber letztlich kommen sie aus dieser Bewegung, die wild mit Musik experimentiert hat und immer von den ersten Momenten, von den ersten Klängen an nach Ideen gesucht hat, wie sie das Fortgehen des industriellen Versprechens nach dem Dritten Reich in Westdeutschland ironisiert brechen können. Das ist eine typisch westdeutsche Musik dieser Zeit, eine typisch westdeutsche Haltung, diese Industrialisierung, den Fortschrittsglauben dahinter, nach dem Dritten Reich sozusagen nur noch als quasi Farce zu sehen, die sozusagen nur den Fortgang des Wirtschaftsdenkens aus dem Dritten Reich perpetuiert und lächerlicherweise, also Titel wie Autobahnen beispielsweise, fahren auf diese Monotonie, diese Monotonie des Technischen, die sich sozusagen durch alle Zeiten gleichbleibend als Wirtschaftsversprechen, Fortschrittsversprechen hindurchzieht. Was aber eher so an das Industriezeitalter denken lässt und weniger an das moderne digitale Zeitalter. Und heute sind Kraftwerk immer noch eine Band, die nach Minuten komplett ausverkauft ist, wenn sie Konzerte gibt. Ja, sie sind ja nicht da stehen geblieben. Also Autobahn wurde heute sozusagen noch einmal gespielt als Album und dazu dann aber, weil Autobahn selber als Album ja nicht sehr lang ist, wurden dann auch neuere Titel gespielt. Das sozusagen ist chronologisch, ne? Sozusagen alle 8 Abende dort wird jeweils Stück sukzessiv für Stück eine Platte gespielt. Die ganze Reihe heißt Katalog. Deswegen wird es sozusagen sukzessiv aufgeblättert. Aber auch das ist gewissermaßen nur ironisch gedacht, weil eigentlich diese Kunstanverwandlung ja selber, dieses Präsentieren von Kunst und dieses auf Altäre stellen von Kunst eigentlich für Gegenwartskunst ja vollkommen sinnlos geworden ist. Aber in dieser Hinsicht unterscheiden sich Kraftwerk überhaupt nicht von jeder anderen Gegenwartskunstproduktion, auch von keiner Performance-Produktion. Sie sind also in diesem Sinn tatsächlich eine Art von Performance-Kunst. Und ich glaube, sie haben mit der Zeit einfach erspürt, dass die Technik das Fortschrittsversprechen natürlich nicht Halt macht bei diesen 70er-Jahre-Technologien mit Mercedes-Benz und VW und so weiter, sondern dass da schon ahnbar wurde die Computerisierung. Und sie waren durch diese kritische, skeptische Haltung ihrer Zeit in Anführungszeichen in der bösen Vorahnung immer ein Stück voraus, sodass, wenn heute Techno-Klänge von Kraftwerk produziert werden, ist eigentlich eine vorauseilende, kann man sagen, Parodie dessen ist, was da noch kommt. Aber dennoch, es war ja auch ein Konzert und da ging es ja auch um Musik und sie wahrzunehmen. Wir haben einen Skeptiker der Akustik in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, nämlich Tim Renner, der damals ja auch Musikmanager war, einflussreicher Musikmanager und jetzt Kulturstaatssekretär in Berlin. Rein technisch bin ich da skeptisch, denn die Neue Nationalgalerie hat dank der hervorragenden Architektur von Mies van der Rohe in erster Linie erstmal eins, ganz viel Glas. Und wer viel Glas im Wohnzimmer hat, weiß, das ist schlecht für Musik. Das hält nämlich zurück. Und können Sie diese Skepsis nachvollziehen? Ja, er ist natürlich sehr bewandert in Musik, klar. Also es ist ein bisschen schwierig, aber Kraftwerk hat dem akustisch ein paar Stoffbahnen in der Front der Halle entgegengestellt und so mehr oder weniger aufblasbare große Körper, die sie von der Decke gehängt haben, die den Klang sozusagen ein bisschen besser streuen und eine hufeisenförmige Soundanlage, die sozusagen den Surround Sound für diese Halle ganz treffend animiert. Und Sie haben schon Musik mitgebracht von diesem Konzert heute Abend. Sie durften natürlich nicht mitschneiden, das war ein Techniker, der Ihnen da etwas zur Verfügung gestellt hat. Carsten Probst, herzlichen Dank. Er war in der Neuen Nationalgalerie in Berlin beim ersten von insgesamt 8 Konzerten von Kraftwerk. Heute also Autobahn und das war heute Abend zu hören.